Für die Rothäuter am anderen Ufer musste es natürlich so aussehen, als hätte ich ihren Häuptling mit dem Beil erschlagen. Vom jenseitigen Ufer hatten sich inzwischen viele Rothäute ins Wasser geworfen, um zu mir herüberzuschwimmen, Winnetou als erster vor ihnen. Rasch band ich seinem Vater mit dem Gürtel die Arme fest an den Leib, trug ihn zur Zeder und legte ihn dort nieder. Nach unserer Vereinbarung musste ich ja die Zeder erreicht haben. Aber dann rief ich den Apachen vom Ufer aus zu, dass ihr Häuptling am Leben und nur von mir betäubt sei. Ich würde ihn aber töten, wenn außer Winnetou noch ein roter Mann das Ufer betreten würde. Nur mit ihm wollte ich sprechen. Auf seinen Befehl hin schwammen seine Krieger zurück und er selbst stieg an Land. Uff, du hast ihn wirklich nicht mit dem Tomahawk erschlagen? Du konntest ihn doch töten. Er war in deiner Hand. Er ist Winnetous Vater. Ich verehre ihn deshalb. Hier hast du seine Waffe. Was für ein Mann ist doch Old Shatterhand. Wer kann ihn begreifen? Du wirst mich verstehen lernen. Ich habe also gesiegt. Sind wir jetzt frei? Ihr seid es, außer dem Mann, der Rettler heißt. Ich vertraue deinem Wort, Winnetou. Jetzt binden wir deinen Vater los. Komm. Er wird noch einige Zeit bewusstlos sein. Ich schicke einige Männer zu ihm herüber. Mein Bruder Old Shatterhand mag mit mir kommen. Es war das erste Mal, dass er mich mein Bruder nannte. Wie oft habe ich später dieses Wort aus seinem Munde gehört. Und wie ernst, treu und wahr ist es stets gemeint gewesen. Meine drei Gefährten konnten sich vor Freude kaum fassen und der gute alte Sam sprudelte nur so über. Sir, wenn ich euch das jemals vergesse, so sollt ihr zu mir Greenhorn sagen dürfen. Wie ist das bloß zugegangen? Rein ins Wasser und weg. Wir dachten alle, ihr werdet ertrunken, wenn ich mich nicht irre. Habe ich nicht gesagt. Wenn ich ertrinke, sind wir gerettet. Das hat Old Shatterhand vorhergesagt. Seine Angst war also nur Verstellung? Mein Bruder ist nicht nur stark wie ein Bär, sondern auch listig wie ein Fuchs. Wer sein Feind ist, muss ich sehr in Acht nehmen. Winnetou ist nicht mehr mein Feind. Deine Augen sind gut und in deinen Zügen wohnt keine Unehrlichkeit. Winnetou glaubt dir. Dann ist jetzt wohl der Zeitpunkt da, dir etwas zu zeigen. Mein Bruder Winnetou, kennst du vielleicht das hier? Das ist Haar von meinem Kopf? Uff, wer hat dir das gegeben? Ich habe es mir genommen. Wo? Wann? Erinnere dich an die Worte deines Vaters, dass euch der große Geist einen unsichtbaren Retter gesandt habe. Du? Du hast uns losgeschnitten? Dir haben wir also die Freiheit und auch das Leben zu verdanken. Mein Bruder Winnetou ist erregt, wie ihn seine Schwester noch nie gesehen hat. Gut, dass du kommst. Nchochi sieht hier den tapferen Krieger, der den Vater und mich heimlich befreit hat, als uns die Kiowas an die Bäume gebunden hatten. Sie mag sich bei ihm bedanken. Mein weißer Bruder, verzeih. Was hätte ich dir zu verzeihen? Aber Nchochi wird sich an alles erinnern, was ich hier gesagt habe. Nun ist es eingetroffen. Will meine Schwester jetzt an mich glauben? Nchochi glaubt an ihren weißen Bruder.